Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 5. Im letzten Podcast habe ich offensichtlich etwas gesagt, was mindestens zwei Hörern negativ aufgestoßen ist. Dass sich jemand negativ äußert, sachliche Kritik, egal ob positiv oder negativ, ist vollkommen okay und legitim. Das kann er auch gern via Twitter über @radio_krd tun. Das heißt Radio KRD, zusammengeschrieben, großes R, großes K. Allerdings möchte ich meine geneigte Hörerschaft darum bitten, Rassismus, und sei er noch so unterschwellig, als ein bzw. mein Motiv für Beiträge in diesem Podcast zukünftig generell auszuschließen. Dankeschön. Ja, letzte Woche hielt sich der Geocaching-Content ja in Grenzen. Darum wird's dieses Mal einfach etwas mehr. Wenngleich TJs Cacherei auch etwas weniger geworden ist. Aber nun musste er raus, denn er musste eine Dose warten. Und damit er einen Beweis dafür hat, wie schön er das gemacht hat, hat er den Rekorder mitlaufen lassen. Also hören wir jetzt einfach mal einem alten Mann beim Selbstgespräch zu. Ja, just straight. Ich mache heute eine Cache-Wartung. Wurde ja angezählt. Da scheint der Paddling schon seit einer Weile kaputt zu sein. Ah, und Verkehr. Und noch mehr Verkehr. Ist auch so ein Ding. Die Leute regen sich alle über Umwelt auf, aber müssen in der Mittagspause noch schnell nach Hause fahren für ein Viertelstündchen zur Mama essen. Oder zur Frau. Wie auch immer. Riesengurkerei jeden Tag, anstelle sich einfach mal eine Bämme einzupacken. Und dann wäre alles schick. Nope. Naja. Gut, wir waren ja hier beim Thema Cash. Also just straight. Dummerweise schien der Paddling irgendwie zerstört worden zu sein. Wir vermuten mal ein Tier. Ja, und dann habe ich eine Weile deaktiviert, aber zu Recht maulte jetzt der Reviewer und dann wird es Zeit, was zu tun, bevor das Ding im Archiv ist, ne? Gehört sich eben so. Just straight. Der Name. Ich erzähle jetzt ein bisschen, weil muss er jetzt ja hingehen. Just straight. Es gab mal so eine Serie, Just Irgendwas, das heißt zum Beispiel Just a Lemon, da hing dann so eine Lemon im Baum, oder Just an Elephant, stand halt ein Elefant im Wald. Naja, und Just Straight, wie der Name schon sagt, es geht hier eigentlich um einen geraden Bachlauf. Aber die Geocacher implementieren da öfter schon mal was anderes. Zum Beispiel, dass man da geradewegs drauf zulaufen sollte. Und dann ist der eine oder andere schon mal ja, durch den Sumpf, also von der Straße, durch den Sumpf gerade zu der Stelle. Oder von der anderen Seite, von der Autobahn aus, über den Bach oder auch in den Bach, gerade zu der Stelle. Strategisch nicht so gut, aber ist halt passiert. Schön, dass heute übrigens gutes Wetter ist, weil Regen wäre ja blöd. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Atmo auch hören könnt. Naja, naheliegende Autobahn, LKWs, in der Pause nach Hause Fahrer. Ein Bächlein rauscht, die Sonne scheint, es stürmet nicht. Ich werde aber jetzt nicht die ganze Zeit reden. Zwischendurch schneide ich dann auch mal. Sonst wird es euch echt zu langweilig. Ja, im Sommer war es hier wesentlich trockener. Es steht hier mitten auf dem Fußgängerweg ein LKW, toll. Pennt der hier oder macht der Pause? Keine Ahnung. Vielleicht geht er ja cachen. Hier liegen ja noch ein paar Dosen. Aha. Ich bin jetzt mal nicht so vermessen, dass er möglicherweise im Blog gelesen hat, dass ich jetzt die Wartung mache. Ja, hier steht schon der nächste. Parkt da, raucht da. Das ist auch so ein Ding, ne? Rauchen. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Raucher. Gar nichts. Nur mag ich es halt nicht, wenn ich irgendwo gerade esse und dann raucht mich einer voll. Oder wenn ich mein Fenster im Büro auf habe, dann meint einer, er müsste sich drunter stellen und da rauchen, weil es ihm wieder zu viel ist, 2 Meter weiter zu gehen. Und dann zieht dir das als Kaminwirkung alles ins Büro. Auch nicht schön. Aber heute Morgen wieder so eine Trine fährt vor mir im Auto und zack, Kippe raus. Und das kann ich überhaupt nicht haben. Da bin ich immer so geneigt, anzeigen. Tja, gut, heute hat es geregnet. Aber die schmeißt die Kippe garantiert auch raus, wenn die Sonne scheint oder wenn alles trocken ist. Und zack, brennt wieder alles. Ich laufe hier einen Berg rauf. Hört man, ne? Ich stöhne hier wie eine Dampfwalze. Es ist furchtbar. Nix mehr gewohnt, der alte Sack. Also, hier waren offensichtlich Wildschweine. Na gut, das könnte es erklären. Matschig, pratschig, gut, dass ich Sicherheitsschuhe angezogen habe. Hier scheinen auch ab und zu Mountainbiker zu fahren. Stollenprofilspuren. Wasserläufer auf dem Wasser. Auch recht früh, aber gut. Boah, ist das hier matschig. Bin ich froh, dass ich den Kasch nicht suchen muss. Aber warten. Auch nervig genug. Naja. Hat man sich ja nicht umsonst eingebrockt, ne? So. Dann müsste hier irgendwo das Final sein. Aber keine Fische. Ja, ein bisschen Husten habe ich noch. So. Aber mal gucken. Hier irgendwo war das Final. Ach Gottchen. Ja, hier haben die Schweine natürlich alles umgeräumt. Das sieht nicht gut aus. Mal Handschuhe anziehen. Oder mal gucken. Ob wir überhaupt die alte Dose wiederfinden. Tannenzapfen. Nö. Nicht falsch. Ein bisschen weiter gehen. Andere Stelle gucken. Ja. Hier hat auch irgendwas richtig gewühlt. Tja. Mal schauen. Wo war das gute Stück denn damals? Hier nicht. Da auch nicht. Der ist mit Sicherheit auch gewandert. Die Sachen wandern hier immer. Es ist nämlich absolut unmöglich, einen Paddling wieder dahin zu tun, wo man ihn gefunden hat. Wäre dann auch zu einfach. Hier ist es nicht. Da ist es auch nicht. Tja, und dann noch ein Stückchen weitergehen. Nächster Baum. Noch ein Baum, auch ein Traum. Hier ist auch nichts. Hier wurde geräumt, gerührt. Und nichts gefunden. Ich frage mich aber auch, warum hier hätten Wildschweine wühlen wollen. Hier ist nämlich nichts, was sie... Ah, der Paddling. Der Paddling und ein komplett angenagtes... Ja, der ist abgefressen. Komplett abgefressen. Dann ein Stück... Ja, nee, auch nicht. Ja, schade. So ist es. Abgefressen. Mache ich nachher irgendwann mal ein Foto. So, aber nichtsdestotrotz muss ja jetzt das Döschen wieder hier hin. Tja, wo tun wir hin? Dahin oder dahin? Dahin, dahin oder dahin oder gleich dahin. Wer weiß das schon? Ich nehme mal den hier. Wird schon klappen. Ja. So. Und wir verstecken einen Paddling. Bisschen Laub drauf. Ja. Tannenzapfen. Noch ein Tannenzapfen. Und noch ein Tannenzapfen. Ein Hasengrill aus Tannenzapfen, damit es auch jedem auffällt. So ist schön. So machen wir das. Fetsch. Ende Gelände. Gewartet. So sieht's aus. So. Ich könnte ja jetzt da hinten her zurückgehen. Warum auch nicht? Ja. Machen wir das doch mal. So, einmal Wartung. Schattig hier, aber schön, wenn der Lärm nicht wäre, der Lärm von der Autobahn. Echt, war voll angefressen, ey. Welches Vieh frisst denn hier Paddlinge auf? Unglaublich. Aha, hier hatten sie wohl einen Durchbruch des Flusslaufes, also was heißt Flusslauf? Das ist ja eigentlich Wasserkunst, sogenannte. Das heißt, hier war früher Bergbaugebiet und die haben Wasserrinnen angelegt und die mit kleinen Wehren auch so zum Umleiten verwendet. Und da ist hier oben auch so ein Ding gemacht worden. Ja, und das ist dann irgendwann hangwärts nach unten durchgebrochen und dann hat es den halben Hang weggespült. Und das haben sie jetzt hier mit Folie gedichtet. Das war früher schon mal öfter so an einzelnen Stellen, aber jetzt sind das ja hier bestimmt 10, 20, 30, 30 Meter komplett foliert. Haben sie was gemacht. Ansonsten würde das nämlich hier alles in den Kaltenbach laufen und dann nicht mehr oben durch und dann würden ein paar Teiche kein Wasser mehr bekommen. Tja, hat sich ja was getan. Ich gebe ja zu, ich bin nicht sehr oft hier oben, weil solange die Dose gefunden wird, ist ja alles gut, muss ich nicht gucken gehen. Und nach ein paar Jahren sagt dann wieder irgendeine, hör, da ist was nicht und dann, ja, da musst du halt mal hin. Aber ich sag mir immer, Jahresabstände sind ja auch regelmäßige Abstände, ne? Wo man mal gucken geht. Und da meine Caches ohnehin nicht sehr oft gesucht und gefunden werden, ist das alles gar nicht schlimm. Und recht naturverträglich. So. Boah, ich bin echt froh, dass ich die Arbeitsschuhe angezogen habe. Habe ich gleich nicht meine Schuhe voll. Haha. Was ein Matsch. So. Mann. Es ist auch weniger Müll als früher. Jetzt hätten die hier mal aufgeräumt. Was sagt denn die Uhr? Aha. Ich habe noch Pause. Alles ist gut. Aha. Karlsberg. Hier haben welche wohl mal eine Saufparty gemacht. Lauter Dosen. Was ist da drüben? Das ist übrigens hier die falsche Seite. Man kann natürlich auch von dieser Seite zur Dose gehen. Aber es ist nicht unbedingt landschaftlich schöner. Was haben sie denn hier gemacht? Eingezäunt? Was soll das denn? Sag bloß, jetzt komme ich nicht mehr hierher. Okay, also von dieser Seite kann man hier nicht mehr hergehen. Ganz toll. Komme ich da jetzt rum? Oder eher nicht? Mal gucken. Boah, jetzt muss ich hier durch die Pratsche. Da habe ich Bock drauf. Ich weiß schon, warum ich in letzter Zeit nicht mehr so oft cachen war. Eine Riesensauerei. Oder haben die da was Neues an? Das ist aber auch nicht neu angepflanzt. Wer zäunt denn hier einfach was ab? Das ist ein Schwachsinn. Ist auch die Frage, ob ich da hinten überhaupt noch gleich herkomme. Nee, das mache ich nicht. Ich gehe zurück. Das ist unschön. Das muss nicht sein. Sauerei hier. Boah, fast stecken geblieben. Ein dicker alter Mann spaziert durch den Wald und führt Selbstgespräche. Zum Glück sieht mich keiner. Ja, hoffe ich. Wer weiß. Aber echt laut hier. Tja, hier unten ist auch ein beliebter Parkplatz für Dirnen. Zumindest war das in den letzten Jahren so. Aber im Moment ist es noch zu kalt. Sonst steht hier immer ab und zu ein Wohnmobil. Und da ist dann eine leichtere Dame drin. Wobei, so leicht ist sie gar nicht. Ich habe das mal gesehen, wo die eine am Rauchen war. Ja, und die geht hier wohl ihrem Gewerbe nach. Und ab und zu steht dann auch immer ein Auto dahinter. Recht dicht geparkt, damit man beim Vorbeifahren das Nummernschild nicht sieht. Aber dummerweise haben die auf beiden Seiten eins. Insofern bringt das jetzt nicht viel. So, ich bin wieder am eingeschlauchten Stück Bachlauf. Vermessen haben sie hier auch. Markierungslatten. Aha. So kommt man dann, da unten liegt eine Flasche. So kommt man dann auch zu seinen Schritten in der Mittagspause. Vielleicht waren das ja hier die Folienleger, die hier so gesoffen haben. Das Wasser ist hier übrigens so gut. Ich habe hier sogar schon mal Flusskrebse gesehen. Also schon recht große. Über 15 cm. Der Süßwasserhummer des Bergischen Landes. Oder so. Aha. Boah, aber das ist ein Wasserläufer hier drauf. Das ist unglaublich. Und richtig schön sauber, das Wasser. Ganz klar. ein Grenzstein, der ist auch bald in dem Bach. Hängt nur noch an der Kante. Fast reingerutscht, das ist nicht so schön. Leute, wenn ihr den Cache macht, ne, zieht euch ein ordentliches Profil auf die Schuhe. Sonst sieht das hier bitter aus. Boah, und hier oben liegt natürlich richtig Müll. Das ist genau gegenüber vom Autobahnparkplatz unter der Brücke. Hier ist Tonnen Müll. Würde sich mal ein Zito lohnen, aber mache ich nicht. Kein Müll sammeln für den Punkt. Keine falschen Zeichen setzen. So. Aha. Nächster LKW. Ist hier unten ein LKW-Treffen. Das war auch neulich so ein Ding. Da haben sie ja Holz gemacht. Also so richtig. Im großen Stil. Hier war aber auch richtig abgebrochenes, kaputtes, Borkenkäfer geschädigtes Holz im Wald. Also die haben hier richtig ausgeforstet. Und dann lagen hier ewig viele Stämme. Aber anstelle hier mit Rungenwagen zu kommen, kamen sie dann mit ganz normalen Trailern. Ja, Folie auf, Stämme rein, Folie wieder zu. Keine Ahnung. Wir hatten Kennzeichen aus Litauen und Slowenien und wo auch immer das Zeug dann nachher hingegangen ist. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ne, also so ein Rungenwagen, gut, da siehst du, was da auf der Autobahn fährt. Klar, möglicherweise fällt dann auch mal das eine oder andere Stück Rinde runter. Aber also ich habe nie drüber nachgedacht, dass möglicherweise so ein Auflieger einfach komplett mit Stämmen voll sein könnte. So. Und ob das da drin richtig gesichert ist, wage ich auch mal zu bezweifeln. Tja. Aber das sieht man dann wieder auf diversen Fernsehkanälen in den Dokumentationen über die Autobahn, so wie in A2 oder ist auch manchmal unfassbar, was man da so sieht. So, gleich wieder an der Straße, zum Glück. Ah, der LKW, der hier mitten auf dem Weg stand, ist weg. Das ist schön. Kann man jetzt trockenen Fußes wieder zum Arbeitsplatz zurückgehen. Das war jetzt der Überlauf von einem der oberen, ja, Wasserwege runter in den Kaltenbach. Die haben jetzt hier so ein, ja, ich denke mal, ein 5G-Mast aufgebaut. Und neulich, es war richtig am Regnen, dachte ich, was ist denn da an dem Mast? Wer klettert denn da rauf? War aber wohl kein Kescher, sondern ein Arbeiter, der da oben an den Antennen irgendwas geschraubt hat. Und als man da mal gesehen hat, wie klein der Mann gegenüber diesen flachen Antennen ist, die da oben angeschraubt sind, das ist schon spannend gewesen. Also ich hätte die Dinger so rein gefühlsmäßig vom Gucken für wesentlich kleiner gehalten. Ah, das sind schon richtige Dinger. Ja, dann spielte der sich da oben rum und es hagelte mal und dann war irgendwann ein Graupelschauer und er frickelte da oben. Ja, neulich waren sie dann zu zweit da, aber naja, so ist es. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt kam mir einer entgegen. Ja, wie sage ich es am besten? Die Hose, so typische Arbeitshose, könnte aber auch vom Kescher getragen werden. Eine neonfarbene, neongelbfarbene Jacke. Sehr, sehr dreckig. und er eine Tüte an der Hand und just so eine Carlsberg-Dose, wie ich eben im Wald einen ganzen Haufen gefunden habe, in der Hand, und da schien ja noch was drin zu sein. Aber so wie er ging, könnte man vermuten, es war nicht seine erste heute. Tja, nun gut, wir wollen niemandem was unterstellen, aber es passte jetzt mal wieder wie würde das jemand sagen, wie Arsch auf Eimer. So. Sagt die Uhr. Aha. 12.37 Uhr. Bin ich ja noch früh genug. So. Ich bin da am Ende angelangt. Ich mache jetzt mal Schluss. Ich werde da wohl einiges zwischendurch geschnitten haben. Ist wohl hoffentlich nicht so schlimm. Und wir hören uns. In diesem Sinne, bis bald im Wald. Übrigens hat's der TJ ja jetzt fast geschafft. Früher war er so ein ambitionierter Geocacher und er hat da versucht, mehr Multis als Tradis zu machen. Ganz im Gegensatz zu diesen Multiverweigerern, die immer sagten, ja, nur Tradis sind ursprünglich. Und dann gab es ja diese Leute, die Ratehaken zur Eigenpräsentation gemacht haben, so nach dem Motto, ich hab's gelöst. Da waren da zum Beispiel solche Sachen wie des Kaisers Hofmathematiker. Dann hast du dann so ein mittelschweres Rätsel gelöst und konntest dann vor allen anderen sagen, ich hab's gelöst, ich war der Held. Naja. Aber diese DT-Gitter, die gingen komplett an ihm vorbei, und diese Kaschgrößen-Typ-Gitter, die gingen dann auch an ihm vorbei. Und die 366-Tage-Gitter, auch die gingen an ihm vorbei, und auch alle Herausforderungen mannigfaltiger Art, die man so heutzutage Challenge nennt. Und bald hat er es dann geschafft. Er ist bald offiziell Event-Cacher. Denn wenn man seine geheime Statistik ein wenig unter die Lupe nimmt, wird man feststellen, dass er derzeit nur noch unwesentlich mehr Tradis als Events hat. Das heißt, bald werden Events seine Statistik anführen, und dann glaubt er, alles erreicht zu haben. Bis auf eine Kleinigkeit. Den Yeti am Gipfelkreuz. Die echte letzte Herausforderung, ihr erinnert euch. Aber das ist zum Glück ein Event. Vielleicht im Juni. Apropos Event. Große Ereignisse werfen ihre Schatten in der Regel voraus. In diesem Fall ist es GC8HMJG, der keine Ahnung wie vielte Wipperfürther GC-Stammtisch CCE, Community Celebration Event Edition. Es ist auswärtig, es ist nicht am 16., sondern man trifft sich am 15.08.2020 um 19 Uhr. Im Wirtshaus mitten auf einer einstmals geplanten Hyperraum-Expressroute. Warum? Definitiv hat sich in 20 Jahren Geocaching genug ereignet, um darüber in Erinnerungen zu schwelgen und zusammen die Dosensuche gemeinsam zu feiern. Vielleicht mag der eine oder andere auch zur Erheiterung der Allgemeinheit sein schlimmstes, schönstes, ergreifendstes, abschreckendstes, irritierendstes, unglaublichstes oder waghalsigstes Erlebnis zum Besten geben. Oder nur Klönen discovern, Rätsellösungen eruieren, die Statistik vergleichen, den schönsten Frosch zu präsentieren bzw. ein Signal zu setzen. Bis dahin freut sich die Orga auf ein zahlreiches Erscheinen. Nicht ohne feierlich zu versprechen, dass sie sich zwischenzeitlich unermüdlich Gedanken darüber machen wird, was sie tun kann, falls irgendjemandem während des Events wider Erwarten der Gesprächsstoff ausgeht oder die Verbindung zum Internet abbricht. Man darf natürlich nicht vergessen, die sind da auf dem Dorf. Save the date. Wo wir gerade bei Events und der Völlerei im Allgemeinen sind, wer meiner geneigten Follower mag eigentlich Waffeln? Niemand? Doch, da hinten zähle ich einen. 2. Fein. Ich mag auch Waffeln. Aus diesem Grunde habe ich mich um das Wanderwaffeleisen beworben. Dazu einfach Hashtag Wanderwaffeleisen posten und die Losfee zieht Namen und das Wanderwaffeleisen kommt per Post. Das wäre mir sogar ein Video wert gewesen. Soweit zur Theorie, kommen wir zur Praxis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, hier kommt die offizielle Liste der Bewerbungen für das Wanderwaffeleisen. Auf der Nummer 1 haben wir Arne, auf der 2 den Oboman, auch bekannt als Umwomukum, und er macht auch Spielbrett Erde. Wir haben Chris, den Rumtreiber, Uli vom Universum und den Elitehörer Michael mit dem gleichnamigen Podcast, soweit ich das weiß. Auf der 6 Traveling Jack, das ist ein neuer Geocaching-Podcast, der nennt sich Konservenradio Dosenhausen. Wer sich für Geocaching interessiert, kann man gerne reinhören. Ich weiß gar nicht, neu, richtig neu, der war vorher schon mal auf Sendung und hat wieder angefangen. Hört es euch an. Könnt ihr dann selber rausfinden. Ja, könnt ihr selber rausfinden. Was ihr nicht rausfinden könnt, wo man sich für das Wanderwaffeleisen bewerben kann, das ist nämlich unter https://derbackhauscast.wordpress.com. Da sind nämlich die Jungs, die diese Werbung für mich gemacht haben und die mich jetzt gleich wohl hoffentlich für das Wanderwaffeleisen wählen werden. Doch hört selbst. Der erste Nichtgewinner ist die Steffi leider. Oh, der hätte es gegönnt. Steffi, du bist leider raus. Zweite Nichtgewinner ist der Markus. Oh, dem hätte ich es auch gegönnt, gerade jetzt, wo er so Pech hat hier mit dem Räuber. Da kann er wenigstens ein Waffeleisen verkaufen. Der Räuber. Der dritte Nichtgewinner ist der Chris. Oh, dem hätte ich es auch gegönnt. Mann. Das ist wie beim ESC hier, oder? Der vierte Nichtgewinner ist der Kai. Gott sei Dank. Der fünfte. So, mal gleich einen Tweet schreiben. Der fünfte Nichtgewinner ist der Obi-Wan. Oh. Das wäre auch cool gewesen. Der siebte ist es dann, hast du gesagt. Genau. Oder? Der sechste Nichtgewinner ist der Arne, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, der Arne. Das sind das, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, der Arne stand erst auf Kopf. Musst du nochmal rumdrehen. Ja, der macht's ja mit mir. So, und jetzt kommt's. Jetzt kommt der definitive Gewinner. Oder die. Oder Gewinnerin. War da noch eine die dabei überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Doch, die Uli. Die Uli, ja, die tatsächlich. Uli, genau. Und genau die ist es. Nee. Nee. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Herrlich. Uli, sei beglückwünscht. Das ist ein Applaus wert, Leute. Yay. Yay. Danke dir fürs Filmen. Ja, ihr seht, Waffeleisen geht das in die Eifel. Das ist alles live. Die Losfee war mir nicht hold. Nicht für alles Geld und Gold. Sie hat sich einfach anders entschieden und traurigerweise mein Los gemieden. Die Losfee war mir nicht hold, nicht für alles Geld und Gold. Tja, liebe Losfee, wenn das nicht mal ein Hauch ungeschickt war. Als Konsequenz ist zu erleben. Es wird nun keine Waffeln geben. Das Eisen ist ab heute verflucht, denn es hat TJ nicht besucht. Der Fluch ist einmal ausgesprochen. wird niemals und durch nichts gebrochen. Drum gebe ich dir den guten Rat. Vergelt's mit einer guten Tat. Stimm ihn halt milde, stimm ihn gut. Du weißt nicht, wie man dieses tut. Besänftge einfach die Mimöse mit einer Wanderluftfritteuse. In diesem Sinne alles Liebe, macht Kumpel Zahnfee jetzt die Biege. Tja, so kann das kommen, wenn man es sich mit den falschen Leuten verscherzt. Und dann geht man halt mal schnell über die Wupper. Apropos über die Wupper, neulich bemerkte ich ja, dass der Podcast über die Wupper geht. Dazu gibt es jetzt natürlich einen sehr interessanten Einspieler, auch von diesem Backhauscast. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Aber Wuppertal ist ein schönes Stichwort. Mm. Wir planen nämlich die Wupperparty. Mal Wuppertal sagen. Die ja. Wupperparty. Wupperparty. Ja. Der Podcast geht über die Wupper. Genau. Der Podcast Wupper, geht über die Wupper. Also. Wollt ihr aufhören oder was? Nee, Frank und ich würden gerne. Das sagt man doch, wenn jemand über die Wupper geht. Ja, genau. Oder? Ja, das ist ja das Augenzwinkern dabei. Ach so. Frank und ich würden Staffel gerne. Staffel B oder was fangt ihr an? Wenn man ein Hust- und Lachverbot haben im Podcast, dann geht er auch über die Wupper. Aber wir meinen das anders. Genau. Wir werden nämlich am 1. Mai nach Wuppertal fahren. Genau. Der Frank und ich. Und, haben dafür ein Etherpad aufgesetzt. Wer Zeit und Lust hat, kommt nach Wuppertal am 1. Mai, 13 Uhr. Treffen ist Bahnhof Zoo, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nee, das ist Berlin. Das ist, da bist du aber in der falschen Richtung, wa? Es ist der Wuppertaler Zoo. Was hast du gesagt, Vorwinkel Frank? Zoologischer Garten. Genau. Da wäre Treffen. Da wäre Treffen. Und Menschen im Raum Nordrhein-Westfalen oder die reisefreudig sind, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich werde den Link zu dem Pad, wo man sich eintragen kann, hier in dieser Folge tatsächlich verlinken und tragt euch ein, kommt vorbei. Könnte ganz lustig werden. Wir wollen eigentlich nur Schwebebahn fahren. Wenn man genau, das war der Ausgangspunkt. Ja, das war der Ausgangspunkt. Und über die Wupper sagt man eigentlich, weil früher war der Friedhof auf der anderen Seite der Wupper. Also wenn jemand verstorben ist, ging er über die Wupper, nämlich auf die andere Seite, auf den Friedhof. So. Und auf dieser Wupperparty könnte man natürlich gemeinsam ein Lied singen. Zum Beispiel folgendes. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Yeah, yeah. Fiskers, you are fast. And another one bites the dust. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ihr wisst, dass der Song mutmaßlich auf einem alten Kinderlied basiert. 10 kleine Staubefinger gehen in ein Haus. Die Fisker Dexter alle abs, kommt keiner wieder raus. Ja, warte, warte, noch ein Weilchen, dann kommt Dings da mit dem Beilchen. Oder so ähnlich. Nach jahrelanger Suche stehe ich hier erneut am Rande von Dosenhausen vor einer unwirklichen Kulisse. Vor mir breitet sich eine staubige Wüstenlandschaft aus. Der Pfeil meines GPS-Receivers deutet stumm auf ein verfallen wirkendes Gebäude, das sich unweit von mir aus dem Staub erhebt. Rostige verbogene Träger mit Fragmenten löchriger Reklametafeln zeugen von besseren Zeiten. Jeder meiner Schritte lässt beim Aufsetzen ein kleines Staubwölkchen um meinen Schuh entstehen. Staub, der sich vom steten Wind getrieben über der Ebene zerstreut. Ich nähere mich dem Gebäude und erkenne Details. An einer Säule hängt ein Kästchen mit Münzeinwurfschlitz und 3 Knöpfen. Rudimentär ist die Beschriftung noch lesbar. 4 Perso 40E, 5 Personen 50, 6P 60 Euro. Der Einwurf erscheint obsolet, die Tür hängt schief an einer Angel und ich riskiere einen Blick ins Innere. Staub, Staub. Und wieder Staub. Das Dach scheint vor langer Zeit eingestürzt zu sein und Der Staub der Geschichte hat sich auch hier gesetzt. Ich wende mich nach links. Gerade umrunde ich die westliche Ecke der Ruine, als mir ein Stück Kordel auffällt, die offensichtlich erst kürzlich an einem silberfarbenen Knopf geknotet wurde. Ein schneller Blick auf mein GPS lässt mich erkennen, dass ich mich am Ziel befinde. Hier muss es sein. Das Ende meiner Reise scheint zum Greifen nahe. Ich löse den gordisch anmutenden Knoten der Kordel und spüre einen leichten Zug. Meter um Meter verfolge ich den Verlauf und versuche, die Spannung zu halten. Doch als ich um die nördliche Ecke biege, bin ich einen kurzen Moment unachtsam. Die Kordel hängt durch. Ruckartig versuche ich, die Spannung wiederherzustellen, doch es ist zu spät. Langsam und bedächtig neigt sich ein Sack Reis und fällt in den Staub. Eine Sekunde passiert nichts. Nur eine unwirkliche Stille breitet sich aus. Dann scheint die Ebene lautlos zu explodieren. Aller Staub erhebt sich als riesige Wolke und verdunkelt für die nächsten Jahrhunderte die Atmosphäre. Er lässt keinen Raum für ein Escape. Irgendwann wird sich der Staub senken und die Sonne wieder scheinen. Riesige Würmer werden im Untergrund den Staub in das unbezahlbare und für Erhalt des Dosiversums ach so notwendig gewordene Scheiß umwandeln. Denn der Wurm ist der Scheiß. Der Wurm ist der Scheiß hier auf Dext, dem Wüstenplaneten. Doch eines Tages, so sagt die Prophezeiung, wird er kommen, der Godfather des Dosesuchings. Er wird den Wurm reiten und den Planeten befreien. Favoriten werden fallen und Punkte annulliert. Und dann wird der Scheiß fließen. Für immer. Und mit dieser Bombensensation endet dieser Podcast. Gehabt euch wohl und vergesst nicht. Liegt der Prepper tot im Keller, was Ablaufdatum wieder schneller. Echt heiß. Nasche Dosen überall, unsere schimmige Lochbücher. Nach Dosenhausen, denn hier findest du jeden Scheiß. Geht der Soda drin zum Schon oder steht für deinen Namen? Und nach Dosenhausen, so bin ich bis hier auf Preis. Rollschädiger Fallhörer, Flo und DJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.